Paket in Gefahr. Die Fellfreunde waren unterwegs zu ihrem Freund Carlos. Nur eins ist noch besser als ein Ausflug in den Dschungel. Und was ist das? Ein Ausflug in den Dschungel, um den Geburtstag von Carlos zu feiern. Ja! Ja! Carlos und Tracker warteten bereits ungeduldig, als der Paw Patroller vor ihnen zum Stehen kam. Ja, sie sind da. Hallo Carlos, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, meine Freunde. Na, möchtest du deine Riesentorte sehen? Eine Riesentorte? Die schmeckt bestimmt riesig. Allerdings, es war ja auch eine Geburtstagstorte. Ich hatte fast vergessen, wie traumhaft schön es im Dschungel ist. Ja, aber irgendetwas fehlt heute. Meinst du? Ja, die Partydekoration. Doch die brachte nun der Robohund auf einem kleinen Handwagen herbei. Das ist ja toll. Ich häng die Luftschlangen auf. Ruff, Kabel. Im Nu waren die Äste der Bäume um sie herum bunt geschmückt. Das war echt super, Tracker. Du bist ja ein richtiger Akrobat. Aber Tracker hörte gar nicht richtig zu. Was ist? Wonach hältst du Ausschau? Tracker sprang zurück auf den Boden. Ich hab nur gedacht, ich sehe vielleicht das Auto vom Postboten. Ich warte auf mein ganz besonderes Geschenk für Carlos. Was ist es? Das verrate ich nicht. Es soll eine Überraschung für alle werden. Das ist sehr lieb, Tracker. Aber ihr müsst mir nichts schenken. Das größte Geschenk ist, dass ihr hier seid, um mit mir zu feiern. Keine Sorge, Tracker. Der Postbote bringt immer pünktlich die Post. Ja, der ganz kommt bestimmt noch. Und wirklich, der Postbote war bereits unterwegs und lenkte sein Auto durch den Dschungel. Mann, oh Mann. Ich muss mich beeilen. Ich habe heute was dabei, das ich nicht zu spät abgeben darf. Aber schneller konnte er nicht fahren, denn der Boden war voller Schlaglöcher. Die Fellfreunde schmückten unterdessen die Bäume mit bunten Luftballons. Kannst du den auch noch mitnehmen? Ja, natürlich. Ruff, ruff, Flügel! Im Nu hatte Sky die Ballons überall in den Ästen verteilt. Diese bunten Farben sind total knallig. Hoffen wir, dass die Ballons nicht knallen. Das mit den Luftschlangen habt ihr schön gemacht. Danke, Ryder. Und was sagst du zu den Luftballons? Die Luftballons waren verschwunden. Die sind ziemlich unsichtbar. Alle. Was? Aber sie waren doch eben noch da. Bestimmt hat der Wind sie weggeweht. Ist nicht schlimm, ich hab genug Luftballons. Wir pusten noch welche auf. Habt ihr das gehört? Das klang wie quietschende Reifen. Vielleicht ist es der Postbote. Nein, es waren die Affen, die mit den Luftballons spielten und dabei jede Menge Spaß hatten. Das Rätsel um die verschwundenen Luftballons ist gelöst. Aber nicht das Rätsel um den verschwundenen Postboten, wo er nur bleibt. Das Postauto war nicht mehr weit weg und bog gerade um eine Kurve, als es durch ein besonders tiefes Schlagloch fuhr. Der Wagen geriet ins Schleudern, die Tür flog auf und der Postsack landete in den Bäumen. Oh, meine Post fliegt davon! Jetzt kam auch das Auto zum Stehen, in einem sehr tiefen Schlammloch. Das hat mir gerade noch gefehlt. Das ist eine Katastrophe. Ich muss sofort Ryder anrufen. Ryder pustete gerade neue Luftballons auf, als sein Pawpad sich meldete. Hallo Ryder, mein Postauto steckt fest und meine Post ist auf dem Baum. Und sie versinken auch langsam. Wir sind unterwegs. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zum Paw Patroller. Ryder braucht uns! Die Fellfreunde flitzten auf die Rampe ihrer rollenden Einsatzzentrale zu. Nur Marshall nicht. Er verhedderte sich mit den Pfoten in einer Liane und kam angeflogen. Passiert, denn ich bin Tarzan. Gemeinsam rannten sie über die Rampe hinein, sprangen in ihre Einsatzanzüge und liefen weiter nach vorn, wo Ryder schon auf sie wartete. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Der arme Postbote hatte heute eine ziemlich holprige Fahrt. Und jetzt steckt sein Auto fest und die Post ist oben auf dem Baum. Die Post? Oi, oi, oi. Da ist das Geschenk für Carlos dabei. Alle Leute warten jetzt auf ihre Post. Für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Du musst das Postauto mit deiner Seilwinde aus dem Schlamm rausziehen. Das ist ein Fall für Chase. Und Tracker. Du musst versuchen, die Post mit deinen Kabeln vom Baum zu holen. Ich bin ganz Ohr. Und meine Kabel auch. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder lief zu seinem Quad, das auf einer kleinen Plattform stand, die nun seitlich herausgeschwenkt wurde. Chase dagegen rannte ans hintere Ende des Paw Patrollers, wo sein Polizeiauto parkte, schwang sich hinein und fuhr über die Rampe hinaus, wo Tracker bereits in seinem Geländewagen saß und wartete. Gemeinsam rasten sie los in den Dschungel hinein. Da ist der Postbote. Und sein Auto steckt wirklich tief im Schlamm. Das ist kein Schlamm. Das ist viel schlimmer als Schlamm. Das ist Treibsand. Das Auto versinkt langsam. Wir müssen was machen. Ja, es ist schade um das Postauto. Glücklicherweise war der Postbote schon ausgestiegen. Aber dass die Leute ihre Post nicht bekommen werden, ist eine riesengroße Katastrophe. Keine Sorge, wir kümmern uns um alles. Zuerst retten wir das Auto. Ja, wird gemacht. Wuff, Seilwinde. Schnell befestigte Ryder den Haken der Winde an der Rückseite des Postautos. Es kann losgehen. Ziehen! Chase legte den Rückwärtsgang ein. Das Seil der Winde straffte sich und zog das Auto aus dem Treibsand. Ja! Ihr habt es wirklich geschafft! Danke! Tracker, holst du bitte den Postsack? Ich dachte schon, du fragst nie. Ruff! Kabel! Mit Hilfe seiner Kabel holte Tracker den Postsack vorsichtig vom Baum. Ich hab ihn! Dann steckte er seine Nase hinein. Ich sehe mein Paket nicht. Es ist in Geschenkpapier eingewickelt. Hey, da oben liegt noch was. Das ist es. Ja! Ruff! Kabel! Aber Äffchen Mara war mit ihrem roten Luftballon schneller als Tracker mit seinen Kabeln. Nein! Kam herangeschwebt, schnappte sich das Geschenk und schwebte wieder davon. Das ist ja ein Ding. Von Luftpost habe ich ja schon gehört, aber von Affenpost? Tut mir leid, Tracker. Wir werden es suchen. Aber es ist nicht leicht, es im Dschungel zu finden. Ich weiß, wie wir es finden. Wir hören, wo es ist. Was? Wie meinst du das? Pakete machen doch keine Geräusche. Doch, dieses schon. Tracker spitzte die Ohren. Ja, und es ruft mich auch schon. Los, kommt mit. Mit Hilfe seiner Kabel schwang sich Tracker von Ast zu Ast und hatte Äffchen Mara, das mit ihren Freunden auf einem Baum saß, schon bald eingeholt. Hallo Äffchen, habt ihr ein Paket gesehen? Ja, aber das hatte sich inzwischen eine Schlange geschnappt und sie schaukelte es hin und her, bis ein kleiner Frosch darauf, wie auf einem Surfbrett, davonschlitterte. Hallo Frau Schlange, hast du ein Paket gesehen? Beleidigt zeigte die Schlange in die Richtung, in die der Frosch mit dem Paket verschwunden war. Ryder! Chase! Doch da sauste der Frosch bereits an ihnen vorbei. Hey Tracker, hast du das Paket? Nein, aber das Geräusch höre ich noch. Es klingt wie ein Echo. Ja, es wiederholt sich. Also, wenn wir weiterfahren, kommen wir direkt an eine Schlucht. Wenn das Paket da reingefallen ist, dann klingt das so. Gemeinsam rasten sie los und erreichten bald die Schlucht, über die eine schmale Brücke führte. Ich sehe es! Und genau darauf lag das Paket. Da ist es! Aufgeregt rannte Tracker auf die Brücke. Doch auch Mara schwebte nun mit ihrem Luftballon heran. Schon griff sie zu. Oh nein! Aber das Paket verhakte sich und fiel hinunter auf einen hohen Felsen. Ist nicht schlimm, Tracker. Wir klettern einfach runter und holen es. Ihr könnt nicht runterklettern. Die Felsen sind zu steil. Dann versuch du es doch mal. Benutz deine Kabel. Gute Idee. Ruff! Kabel! Tracker schlang eines der Kabel um das Brückengeländer und ließ sich an dem anderen vorsichtig hinab. Aber... Mein Kabel ist zu kurz. Alles klar, Tracker. Halte durch. Ich weiß, wer uns jetzt helfen kann. Natürlich. Sky. Ich soll Tracker helfen, weiter runterzukommen? Wird gemacht. Ich bin dabei. Ich heb jetzt ab. Im Nu war Sky mit ihrem Hubschrauber in der Schlucht, schnappte sich das Kabel am Geländer und ließ es langsam hinab. Vorsichtig, Sky! Es fehlt nur noch ein kleines Stück! Und endlich... Ich hab's! ...erwischte Tracker das Geschenk. Juhu! Ja, er hat's geschafft! Das habt ihr gut gemacht. Jetzt feiern wir Carlos Geburtstagsparty. Die Torte stand bereit und die Fellfreunde auch, als sich wenig später alle um das Geburtstagskind versammelten. Ich danke euch, Freunde. Das ist so toll. Danke, dass ihr mir geholfen habt, das Geschenk für Carlos zu retten. Dafür sind wir da. Ihr wisst doch, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Essen wir jetzt die Geburtstagstorte? Mir läuft das Wasser im Maul zusammen. Noch nicht. Carlos muss erst das Geschenk auspacken. Ich bin schon so gespannt. Genauso wie alle anderen. Oh, ein wunderschönes Bild von uns und so ein toller Rahmen. Warte, da kommt noch mehr. Tracker drückte mit der Pfote auf einen Knopf am Bilderrahmen. Und dann ging es los. Glückwunsch zum Geburtstag. Ich bin ja so froh, dass ich dich gefunden hab. Im Dschungel einfach so. Herzlichen Glückwunsch, heute ist dein Tag. Immer beste Kumpels, du weißt, dass ich dich mag. Für immer Freunde. Die beiden nahmen sich fest in die Arme. Das war ein tolles Lied. Na, wer möchte Torte? Mich musst du nicht zweimal fragen. Doch da hatte sich Mara bereits den Teller geschnappt und stürmte damit davon. Die Affen auch nicht. Aber es war ja genug für alle da.